mit dem Titel Liebt eure Feinde aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 27 bis 36. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leiht, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Vater, du bist barmherzig und so bitten wir dich, dass du jetzt durch Steffen zu uns sprichst in der Predigt und dass wir auch verstehen, was du uns zu sagen hast. Herr, schenke du uns das Verständnis für dein Wort und lass du es Frucht tragen in unserem Herzen. Amen. Wir sind zurzeit in einer Predigtreihe im Lukas-Evangelium und da haben wir einen besonderen Fokus auf das Thema Nachfolge. Jüngerschaft Jesu Christi, das heißt, was heißt es eigentlich, A, Christ zu sein und dann aber auch als Christ zu leben? Und natürlich muss das heißen, dass wir in der Gnade Gottes so leben, dass wir Jesus Christus verherrlichen. In dem Wort verherrlichen steckt ja das Wort Herr drin. Das heißt, im Alltag immer wieder Jesus Christus den Herrn meines Lebens sein zu lassen, wirklich ihn zum Herrn zu machen, ihm die Größe zu geben und zu beschreiben, die ihm ja auch gebührt. Und wenn wir so in der Gnade Gottes leben, in diesem gelebten Prozess Stück für Stück Jesus ähnlicher zu werden. Also Nachfolge Christi und letzten Endes, dass Jesus Christus verherrlicht wird und du und ich Jesus Christus ähnlicher werden. Und da ist es gut, wenn wir auch Werkzeuge haben, die dir und mir helfen, zu wissen, was es heißt, A, Christ zu sein und wie wir als Christ leben sollen. Natürlich ist da das Wort Gottes, die Bibel, ganz besonders zentral. Und ich möchte euch heute Morgen ganz kurz ein Werkzeug vorstellen, weil ich denke, das kann dir, das kann euch helfen, im Alltag einfach gut mit dem Wort Gottes zu arbeiten, um noch mehr vorbereitet, trainiert zu sein für die Aufgaben, die Jesus Christus für dich hat. Ich hole mal ganz kurz diese Bibel. Und zwar heißt diese Bibel Reformationsstudienbibel. Das ist eine Bibel, die ich ganz besonders empfehlen kann. Warum? Diese Bibel hat nicht nur die Bibel in sich, das Wort Gottes, sondern bei dieser Bibel wird am Anfang eines Buches, ich schlage jetzt mal hier auf, beispielsweise das Evangelium nach Markus, da werden einige Dinge einführend erklärt, das heißt über den Autor, den Hintergrund, bestimmte Themen, theologisch, anwendungsmäßig und so weiter, die wichtig sind. Und es hilft dir und mir, wenn wir bestimmte Bücher in der Bibel lesen, die einfach richtig einzuordnen, besser zu verstehen. Und dann zeige ich euch mal hier, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber jetzt auf dieser Seite hier drüben, das ist der Anfang des Markus-Evangeliums. Hier oben, Das ist jetzt einfach mal der Bibeltext. Und alles, was darunter kommt, sind Erklärungen, um diesen Text besser zu verstehen. Das heißt, wenn der Timon oder Sam oder ich Predigten vorbereiten, das ist eines der Werkzeuge, die wir benutzen, dass wir einfach verstehen, was heißt eigentlich dieses Wort vom Griechischen her oder vom Hebräischen oder was steckt dahinter. Und das ist eine super Art und Weise, Gottes Wort zu lesen, aber besser und tiefer zu verstehen. Als ich junger Christ gewesen bin, habe ich auch eine Studienbibel besessen und habe viel darin gelesen. Und diese Kommentare, diese Erklärungen haben wahnsinnig geholfen, einfach den christlichen Glauben, die Bibel besser zu verstehen und besser vorbereitet zu sein. Und ich sage vielen, wenn sie zum Glauben gekommen sind, ich weiß, es gibt alle möglichen, auch christlichen Bücher, aber das Beste, was du tun kannst, ist tatsächlich im Wort Gottes in der Bibel zu lesen und dann entsprechende Erklärungen dazu zu haben. Wie gesagt, die heißt Reformation Studienbibel Edition R.C. Sproul. Die gibt es im 3L Verlag. Ich lege die vorne hin auf meinen Stuhl, beziehungsweise hier, ich lege sie hier vorne hin. Könnt ihr gerne anschauen. Die kann ich euch wärmstens empfehlen. Das ist wirklich die beste deutsche Studienbibel, die ich kenne. Und dieser Mann, der R.C. Sproul, der ist letztes Jahr gestorben, aber das war ein Pastor in den USA, der von Gott ganz, ganz besonders benutzt worden ist. Und er hat auch uns gekannt als Gospel Church München. Er hat viel für uns gebetet. Wie gesagt, schaut euch die an, die ist sicher nicht ganz billig, aber sie lohnt sich. Und das ist ein tolles Werkzeug, Instrument, um zu reifen und zu wachsen im Glauben, weil Gott hat große, wichtige Aufgaben auch für dich, genauso auch wie für uns als Gemeinde. Letzten Sonntag hatten wir gesehen, dass Jesus Christus am Anfang seines Dienstes ganz bewusst 12 Jünger ausgewählt hat, die hat er dann als Apostel bezeichnet. Und das waren sozusagen dann die Leiter der jungen neutestamentlichen Kirche, nachdem er auferstanden ist, aufgefahren ist in den Himmel. Und er hat sich ganz bewusst 3 Jahre lang Zeit genommen, um diese Jünger zu trainieren und natürlich auch die anderen Jünger. Warum? Er wusste, dass er wieder auffahren wird in den Himmel. Und er hatte diese große Aufgabe, dass diese Jünger das Reich Gottes bauen und dass sie das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus verkünden. Und wir sehen heute auch in diesem Text, Jesus hat hier wirklich ganz bewusst seine Jünger unterrichtet und gelehrt. Und wir sehen, dass es auf der einen Seite einfach ist, ein Christ zu sein oder Christ zu werden, aber es ist nicht immer einfach, als Christ zu leben, das wirklich umzusetzen, zu tun, was eben hier in diesem Wort Gottes steht. Und da haben wir heute Morgen 2 Hauptpunkte. Erstens, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde, Vers 27 und 35. Und der zweite Hauptpunkt ist, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, die Verse 35 und 36. Zunächst zum ersten Hauptpunkt, liebt eure Feinde. Wir sehen das in diesem Text, wir haben es letzte Woche gesehen, wir sehen es immer wieder in der Bibel, dass die Werte Gottes, die Werte, die Jesus Christus hier in diese Welt gebracht hat, dass die ganz anders sind als die Werte, die wir sonst gewohnt sind hier in dieser Welt, in unserer Kultur, in dem, was natürlich gelehrt wird. Wir sehen das beispielsweise ganz am Anfang in unserem heutigen Text im Vers 27. Da heißt es hier, liebt eure Feinde. Das ist diametral entgegengesetzt dem, was die Kultur uns lehrt. Liebe deine Feinde. Und dann sagt Jesus noch, tut denen Gutes, die euch hassen. Da denkt man vielleicht, wie bitte, Jesus, ich solle denen Gutes tun, die mich hassen. Und dann sagt er noch, segnet die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Also Jesus Christus hat hier die Kühnheit zu sagen, liebe deine Feinde, tue denen Gutes, die dich hassen, segne die, die dich verfluchen und bete dann auch noch für diejenigen, die dir persönlich Böses tun und Böses getan haben. Das heißt, es ist auf der einen Seite leicht, Christ zu werden, im Sinne von, Du bringst deine Sünden zu Jesus Christus. Du betest und bittest, dass er der Herr deines Lebens ist. Aber es ist nicht immer einfach, dann das zu leben als Nachfolger von Jesus Christus im Alltag. Und ich weiß, es gibt eine Art von Liebe, die ist relativ einfach. Das ist das, was wir hier im Vers 32 bis 34 sehen. Wenn jemand anders dich auch liebt, dann ist es relativ einfach. Ich lese nochmals diese Verse. Und Jesus sagt, das hat eigentlich keine besondere Anerkennung. Das kann jeder tun, egal ob er an Jesus Christus glaubt oder ob er nicht Christ ist. Ich lese mal diese Verse 32 bis 34. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Also das ist der Bereich, da ist es einfach zu lieben. Wenn andere mich lieben, dann kann ich auch relativ natürlich und einfach den anderen oder die anderen lieben. Aber du und ich sagen zu Recht, Jesus, meinst du das wirklich ernst, dass ich meine Feinde lieben soll, dass ich sie lieben soll? Und schaut mal, wie es jetzt weitergeht im Vers 35, direkt nach dem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, da heißt es, nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben, Ausrufezeichen. Also Jesus macht es ganz deutlich, er hat sich hier nicht versprochen, sondern er sagt ganz konkret, du und ich sollen deine, meine, unsere Feinde lieben. Und das ist natürlich zunächst mal die Frage, wer sind denn deine oder meine Feinde? Ich denke, im militärischen Sinne ist es klar und einfach. Wenn man einen militärischen Gegner hat, dann ist es klar, das ist der Feind. Aber ich denke, auch in äußerlichen Friedenszeiten erleben wir das, dass wir gewisse Menschen vielleicht als Feinde sehen. Das kann vielleicht die Person sein, die deinen Ehepartner dir ausgespannt hat, oder vielleicht ist es der Chef, der deine Beförderung verhindert hat, oder der Vorgesetzte, der dafür gesorgt hat, dass du entlassen wurdest, oder vielleicht ist es in der Schule oder an der Universität, wo du echtes Mobbing erlebst, wo jemand wirklich dich schlecht macht und dafür sorgt, dass du von anderen verlacht wirst oder fertig gemacht wirst und so weiter. Ich denke, du kannst dir selber gut vorstellen, wer ist denn dein Feind im Alltag? Und da ist es zunächst mal wichtig, klar zu sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das offen und deutlich aussprechen. Das, was da getan wird, ist böse, es ist Sünde, es ehrt Gott nicht, obwohl wir Feinde lieben sollen. Aber das, was sie tun, ist nicht richtig. Aber Jesus will dir und mir, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, will Jesus dir und mir sagen, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Im Sinne von, wie du mir, so ich dir. Das ist genau das, was Jesus nicht möchte. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Ich lese mal aus dem Neuen Testament im 1. Petrusbrief im Kapitel 3, die Verse 9 bis 12. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein, denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen, und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Das heißt, Gott wendet sich gegen ihn. Die Bibel sagt uns auch an einer anderen Stelle, dass Gott letzten Endes für Gerechtigkeit sorgen wird. Aber du und ich, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten. Und ich weiß, menschlich ist es sehr einfach. Wenn jemand wirklich sehr gehässig dir oder mir gegenüber gewesen ist, ist es sehr leicht, in sich auch gewisse Hassgefühle zu haben und zu denken, dem muss ich erstmal eine reinhauen oder sonst etwas. Aber Jesus sagt zu Recht, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das heißt jetzt aber nicht, dass du und ich alles komplett einfach ertragen sollen. Es ist wichtig, wenn wir so einen Text haben, dass wir immer wieder die Bibel im Ganzen anschauen, auch andere Bibelverse betrachten. Und Gott macht es sehr deutlich, dass auf der einen Seite sagt er hier, wenn dir jemand auf die eine Wange haut, dann halte auch die andere hin. So gibt es Situationen, wo das angebracht ist, aber er sagt nicht, du musst dich jetzt zutiefst verletzen lassen und abschlachten lassen. Wir sehen das beispielsweise in der Apostelgeschichte bei den Aposteln, den Jüngern. Die sind in einer Stadt, wenn sie wirklich bedroht wurden, sind sie oft geflohen. Sie sind weggerannt von dieser Stadt, um ihr Leben zu retten. Das wäre naiv, dumm, töricht gewesen, einfach zu sagen, liebt eure Feinde, ich lasse mich hier jetzt verletzen oder sogar töten. Sondern die sind ganz bewusst weggegangen. Wir sehen auch in Lukas 9, Vers 5, da heißt es, wenn euch aber in einer Stadt die Leute nicht aufnehmen, dann verlasst den Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Das heißt, nicht Böses mit Bösem vergelten, aber natürlich gibt es Situationen, wo du und ich biblisch zu Recht Grenzen setzen müssen oder auch weggehen und wegrennen, um auch aus der Gefahr wegzugehen. Und die Frage ist, wie kann das jetzt aber gelingen, dass du und ich das, was Jesus hier sagt mit liebt eure Feinde, dass du und ich diese Motivation haben, den oder die Feinde zu lieben und dann auch die Kraft, die Stärke, das im Alltag umzusetzen, das konkret zu leben. Und das haben wir hier im zweiten Hauptpunkt, die Antwort dazu, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und da heißt es hier, ich lese mal den Vers 35, nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben, tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Dieser Nachsatz, das ist im Prinzip, das gibt uns den Hinweis zusammen mit Vers 36, das gibt uns die Antwort darauf, wie du und ich die Motivation haben können, aber dann auch die Kraft und die Stärke, das zu tun, den Feind, die Feinde zu lieben. Da heißt es hier im Nachsatz, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Dieses Er, das ist der Höchste. Ihr werdet Söhne des Höchsten sein, ihr werdet Söhne Gottes sein. Denn auch Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und die Bösen. Das heißt, auch Gott, beziehungsweise Gott ist derjenige, der Vergebung schenkt, der Gnade schenkt, der Liebe schenkt, der gütig ist, barmherzig ist gegen wen? Gegen undankbare Menschen und gegen böse Menschen. Und da ist es gut, wenn du und ich mal innehalten und überlegen, wer sind denn eigentlich die Bösen? Und die Bibel macht es ganz deutlich, dass die Bösen, das sind zunächst mal die Feinde Gottes. Und jeder hier im Raum, jeder in dieser Welt, du und ich, wir sind Feinde Gottes gewesen. Im Römerbrief Kapitel 5 heißt es im Vers 10, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, also durch den Tod Jesu Christi versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Ich weiß, das klingt nicht so attraktiv, aber das ist genau die Wahrheit, die Jesus Christus uns in seiner Bibel, in dem Wort Gottes gibt. Jeder Mensch ist zunächst mal ein Feind Gottes. Und da heißt es, dieser höchste Gott, der lebendige Gott, er ist gütig gegen Undankbare und Böse. Das heißt, wenn du Christ bist, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann ist es gut, sich daran zu erinnern, ich bin zunächst mal ein Feind Gottes gewesen. Ich war undankbar, ich war ein Böser, ich war ein Feind Gottes. Und selbst als Christ tun du und ich manchmal noch Böses. Und erstaunlicherweise ist Gott in Jesus Christus aber gütig. Und er ist nicht nur gütig, sondern der lebendige Gott in Jesus Christus, er überschüttet Kinder Gottes mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Vergebung. Und wir sehen es bei Jesus Christus selbst, als Jesus Christus am Kreuz hängt und stellvertretend für die Kinder Gottes stirbt, da sagt er kurz vor seinem Tod, sagt der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, Jesus Christus hängt am Kreuz, er leidet, er stirbt, er gibt sein Leben und seine Feinde stehen vor ihm. Und was sagt Jesus Christus in dieser Situation? Er spricht ein Gebet zu seinem Vater im Himmel und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist genau auch das Geheimnis, der Punkt, die Antwort, wo du und ich die Motivation bekommen, aber auch die Kraft und die Stärke zu sagen, jawohl, Jesus Christus, ich will in der Kraft des Heiligen Geistes meine Feinde lieben. Was heißt es? Jesus am Kreuz sagt zu seinen Feinden, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt erinnere dich daran, wenn du Christ bist, wenn du ein Nachfolger Jesu Christi bist, du und ich, wir sind Feinde Gottes gewesen. Und trotzdem hat zuerst Jesus Christus dich erwählt und seine Liebe und Gnade dir geschenkt. Und wenn du und ich uns das bewusst machen, ich bin wirklich, obwohl ich Pastor jetzt bin, ich bin biblisch zurechtgesprochen ein Feind Gottes gewesen und Jesus Christus hat aber entschieden, ich liebe diesen Steffen. Ich liebe diesen Steffen und ich vergebe ihn. Wie kann ich dann im Umkehrschluss, wenn er mir so eine Liebe gezeigt hat, das Leben tatsächlich gerettet hat, zu einem Kind Gottes gemacht hat, wie kann ich dann auf der anderen Seite hinstehen und sagen, diese Person ist mein Feind? Und ich vergelte Böses mit Bösem. Wenn ich so eine unverdiente Liebe von Jesus Christus erfahren habe, und ich möchte einfach mal Mut machen, in der kommenden Woche, in den kommenden Wochen, überleg dir mal ganz konkret, ich glaube, das dauert gar nicht lange, wer sind denn die Personen, die schwierig für dich sind, die deine Anführungszeichen Feinde sind, die wirklich schwierig sind, und dann in der Kraft des Heiligen Geistes versucht es mal zu leben. Ich weiß, in unserer eigenen Kraft schaffen wir es nicht, aber bitte doch den lebendigen Gott, dass er dir hilft, der Person nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern ganz bewusst zu sagen, ich will diese Person mit Liebe überschütten. Wenn die Person mich verflucht und schlecht über mich redet, dann will ich sie segnen. Das ganz bewusst auszusprechen, ich segne diese Person. Oder wenn diese Person dir Böses tut, zu sagen, ich möchte für diese Person ganz konkret beten. Oder wenn du spürst, da ist Hass, der Person Gutes zu tun. Und dann lass uns mal gespannt sein, wenn du und ich uns darauf einlassen, das zu leben. Lass uns mal gespannt sein, wie das auf der einen Seite dich verändert in deinem Herzen in Bezug auf, ist da einiger Hass, der hochkocht? Oder ist da wirklich die Liebe Gottes, die Liebe Jesu Christi, die auch dich und mich verändert? Ist da weniger Bitterkeit oder mehr Bitterkeit da? Aber auch, wie es die andere Person verändert und auch die Situation. Lass dich mal ganz konkret darauf ein und sag, Herr Jesus Christus, du sagst mir, liebe deine Feinde. Das macht menschlich gesprochen absolut keinen Sinn. Das ist komplett konträr zu dem allem, was ich in der Welt ansonsten höre und lerne. Aber weil du Herr bist, weil du Gott bist, weil du dein Leben am Kreuz für mich gegeben hast, obwohl ich selber ein Feind von dir gewesen bin, will ich mich darauf einlassen. Und manchmal ist es so, dass in der Ehe plötzlich der Ehepartner wie ein Feind ist. Das sehe ich ganz oft in Eheseelsorge. Man ist so viel zusammen. Da kann es sein, dass der Ehepartner oder Ehepartnerin zeitweise fast wie ein Feind ist. Dann denk an diese Worte, liebt eure Feinde. Dann überschütte deinen Ehepartner, Ehepartnerin mit viel Liebe. Bete für deinen Ehepartner, tue Gutes und bete für die Person. Und dann berichtet auch mir, dem Timon und Sam, was ihr erlebt in den nächsten Wochen. Lass uns konkret darauf ein. Wir haben Beispiele auch im größeren Sinne, wo Gott es ganz konkret benutzt hat. Beispielsweise in den USA ein Pastor, Martin Luther King in Atlanta, der hat genau das weitergegeben. In den USA gab es eine Zeit, in der wirklich systematisch im System Sünde wirklich einfach gesetzlich drin war im System in Bezug auf, wie mit den schwarzen Menschen oder dunkelhäutigen Menschen umgegangen wurde. Und er hat immer wieder gepredigt, vergeltet nicht Böses mit Bösem, aber steht hin und sagt, das ist Sünde, das ist nicht richtig. Und die haben demonstriert, friedlich und so weiter. Gott hat es benutzt, dieses liebt eure Feinde, um die Gesellschaft in USA komplett zu verändern, um Gesetze ganz konkret zu verändern. Und gleichzeitig möchte ich auch jetzt davor warnen, und ich habe jetzt nicht die Zeit, das im Detail auszuführen, das heißt aber jetzt beispielsweise auf der anderen Seite nicht, dass man kein Militär mehr haben sollte. Dass man einfach sagt, wir lieben einfach unsere Feinde, es gibt kein Militär und nichts. Da ist es wichtig, wiederum die Bibel auch in der Gänze zu lesen. Ich lese einfach mal aus meiner stillen Zeit von gestern vor, vom Psalm 144. Da heißt es von David, der ja ein Staatsführer, Lenker, ein König gewesen ist, ein Regierungschef: Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Das heißt natürlich, in der Politik ist es immer noch so, dass es auch notwendig ist, auch Militär zu haben. Das wäre naiv jetzt zu sagen, wir schaffen das Militär komplett ab und lieben einfach unsere Feinde. Aber der Punkt ist der jetzt als Einzelner oder in so Sachen, wie was wir bei Martin Luther King gesehen haben, dieses Wort von Jesus Christus, liebt eure Feinde, verändert Menschen und letzten Endes auch Städte und Nationen. Ich möchte dir Mut machen, dich darauf einzulassen, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist. Und dann berichte uns, wie Jesus Christus dadurch bewirkt hat, in deinem Alltag, in den Situationen. Vater, wir danken dir sehr, dass dein Sohn Jesus Christus uns auch Dinge aufträgt, die nicht einfach sind. Vater, du weißt, wie schwierig es ist, Menschen zu lieben, ihnen Gutes zu tun, die wirklich uns viel Böses angetan haben, die uns verflucht haben oder die Lügen über uns verbreitet haben. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns in der Kraft des Heiligen Geistes hilfst, wirklich auch Menschen zu lieben, die böse zu uns sind. Und dass deine Liebe, Herr Jesus Christus, dann auch die Situation und selber, aber auch die andere Person, wenn es dein Wille ist, wirklich verändert zu deiner Ehre, aber auch, dass dein Reich hier, auch bei uns, auch in München und Grünwald wächst. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus, dass du uns auch solche Dinge aufträgst, aber dass wir nicht allein gelassen sind, sondern dass wir die Kraft des Heiligen Geistes haben, dass wir dein Wort, die Bibel haben, dass wir Gemeinde, Gemeinschaft haben, wo wir einander anspornen können, dieses Rennen, diesen Lauf zu laufen zur Ehre von Jesus Christus. Hilf uns zu wachsen und zu reifen als Jünger Jesu Christi. In Jesu Namen. Amen.